Herr Rainer Emschermann hat seinen Beitrag eingeleitet. Er möchte gerne vom Deck in den Maschinenraum hinabsteigen. Ich möchte diese Metapher aufgreifen. Ich bin jetzt im Maschinenraum, aber mich interessiert nicht nur der Maschinenraum, sondern die Maschine. Ich gucke mir die jetzt genau an, wie sie funktioniert und was sie für Schmiermittel benutzt, welche Ressourcen sie braucht. Und warum mache ich das? Weil ich von meiner Ausbildung her Ingenieur bin und mich sowieso für Maschinen interessiere. Und außerdem bin ich noch Informatiker und interessiere mich für Fragen der Regelung. Aber ich möchte jetzt nicht so sehr auf der Regulationsebene sprechen, sondern etwas grundsätzlicher werden. Ja, also mein Thema: Kritik der Finanzialisierung der Commons und Alternativen. Mein Schwerpunkt wird die Kritik sein. Und die Commons müssen wir dann sehen, inwieweit wir das in der Diskussion noch ausweiten. Ich werde natürlich was dazu sagen. Zunächst mal auf der Beschreibungsebene, wie begegnet uns Finanzialisierung? Also alle kennen Finanzspekulationen als Preistreiber für Rohstoffe und Nahrungsmittel. Ich habe jetzt keine Zahlen in der Tasche, aber ihr seid da sicher informiert. Ein besonderes Merkmal in den letzten Jahren ist die Derivatisierung der Spekulation. Also es geht nicht mehr nur darum, Warentermingeschäfte abzuschließen, sondern immer neue Finanztitel zu generieren, die sich auf Finanztitel, auf Finanztitel, auf Finanztitel, aber am Ende auch auf zum Beispiel Rohstoffe oder Nahrungsmittel beziehen. Das heißt, wir haben es mit einer Entkopplung von realer Güterproduktion bei gleichzeitigem Eindringen der Logik der Finanzialisierung in die Realwirtschaft zu tun. Also wenn man so locker davon redet, ja, die Finanzsphäre sei abgehoben und hat sich verselbstständigt und Spielcasino und so weiter, ist das einerseits zwar richtig, aber andererseits wiederum auch nicht, weil sie eben nicht nur Spielcasino ist, sondern sich tatsächlich ja auf die Realökonomie in irgendeiner Weise bezieht. Und mich interessiert genau dieser Zusammenhang. Die beiden Autorinnen, Autoren, Tricarico und Löschmann, die auch wohl bekannt sind hier, denke ich, haben das mit so einem schönen Begriff belegt, den ich ganz nett finde, Rumpelstilzchen-Kapitalismus, und haben dort als Beispiel die Schaffung von Finanztiteln aus dem Nichts angebracht, zum Beispiel CO2-Zertifikate. Also aus dem Stroh wird Gold gesponnen. Aber tatsächlich ist es ja noch verrückter, denn es gibt ja noch nicht mal das Stroh als Grundlage, sondern Finanztitel entstehen ja aus Finanztiteln, und ich komme gleich darauf zu sprechen, was faktisch bedeutet, sie entstehen ja wirklich aus dem Nichts. Also nicht nur die CO2-Zertifikate, die jetzt erfunden wurden sozusagen auf den zukünftigen erlaubten Verbrauch von CO2-Emissionen, sind aus dem Nichts generiert, sondern alle finanziellen Derivate. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Auf der Erscheinungsebene begegnet uns das schlicht als eine Disproportionalität von dem globalen Finanzmarkt und dem globalen Inlandsprodukt, wenn man so will. Nämlich der Finanzmarkt, so sind ungefähr die Abschätzungen, der globale Kapitalmarkt ist etwa viermal so groß wie das reale Bruttoinlandsprodukt der Welt. Und das muss ja irgendwo herkommen, das muss ja irgendwo entstehen. Und darauf will ich gleich zu sprechen kommen. Eine Frage oder ein Aspekt, eine Folge, die man vorwegnehmen kann, ist, dass die Commons finanziell eingehegt werden, weil sie nämlich ein wichtiger Bezugspunkt bei diesen Handelsaktivitäten im Raum der Finanzen sind. Also was bedeutet Finanzialisierung? Finanzialisierung bedeutet Verwandlung von Gütern und Dienstleistungen in handelbare Finanztitel. Finanztitel sind Zahlungsversprechen, sowas wie ein Kredit. Das heißt, und das ist jetzt wichtig, wenn ein Finanztitel erzeugt wird, wird quasi Geld geschöpft. Nicht? Ich habe sozusagen den Bezug des Finanztitels. Nehmen wir mal an, eine Tonne Weizen. Jetzt erzeuge ich einen Finanztitel darauf. Eine Tonne Weizen, Anspruch auf den Verkauf darauf zum Beispiel. Und jetzt habe ich den Wert eine Tonne Weizen verdoppelt. Und zwar in dem Moment, wo ich diesen Finanztitel handelbar mache. Ich kann jetzt sowohl mit dem Weizen handeln, wie auch mit dem Finanztitel handeln. Und auf diesen Finanztitel kann ich jetzt durch geschickte Portfolio-Manipulation, wie auch immer, neue Finanztitel machen und so weiter. Ihr habt das alles gehört, wie das in den USA abgelaufen ist bei der Immobilienspekulation, wo immer wieder neue Aufkäufe von Titeln stattfanden, die neu kombiniert wurden, wiederum neu ausgegeben wurden, etc. Das ist nicht grundsätzlich was Neues. Karl Marx schon, und da, ihr müsst euch erinnern, Karl Marx, ganz früher Kapitalismus, nicht? Der hat auch schon vom fiktiven Kapital gesprochen, aber hat da nicht mehr viel zu gesagt. Aber im Prinzip handelt es sich darum, das ist fiktives Kapital. Was das aber ist, muss man sich genauer angucken. Jetzt fand ich den Begriff Waren zweiter Ordnung, dieses von Lohoff und Tränkle eingebracht worden, den fand ich ganz nett. Weil sich es ja offensichtlich bei diesen Finanztiteln ja um handelbare Güter handelt. Waren im engeren Sinne, die können dann verkauft werden, aber die unterscheiden sich jetzt von normalen, gewöhnlichen Waren. Und zwar, Waren zweiter Ordnung entstehen im Moment des Handels aus dem Nichts. Also wenn ich als Bank zum Beispiel oder als Kapitalgesellschaft, wie auch immer, als Hedgefonds oder so eine neuen Derivate auflege, dann verdopple ich in dem Moment quasi die Summe. Wenn jetzt irgendwann einmal, wie bei einem Kredit, die Rückführung, also die Auszahlung oder so stattfindet oder der Kredit wird zurückgezahlt, dann findet natürlich wiederum die Halbierung dieses Volumens statt. Das heißt, es wird dann wieder aufgelöst und alles ist wieder in bester Ordnung. Das Problem ist nur, dass diese Auflösung, dieses Wiederauszahlen sozusagen des Einlösens des Zahlungsversprechens, dass dieses immer später und immer weiter in der Zukunft stattfindet. Das heißt, den Waren zweiter Ordnung ist ein Element von zukünftiger Verwertung inhärent. Sie sind sozusagen Zukunftsverwertung, zukünftige Güterproduktion. Denn Waren zweiter Ordnung, wie ich es schon sagte, beziehen sich immer auch auf Waren erster Ordnung. Das heißt, irgendwann soll es zu einem Geschäft kommen und irgendwann sollen dann sozusagen die ganzen Derivatisierungen wieder zurückgeführt werden und aufgelöst werden und alles geht sozusagen bei Null wieder auf. Diese Zukunftsbezogenheit tritt aber immer später ein. Also man kann sagen, auch viele haben das kritisiert, Finanzindustrie, was machen die überhaupt? Naja, die machen eine ganze Menge. Die sind sozusagen eine Industrie im engeren Sinne des Wortes. Sie schöpfen andauernd neue Werte durch die Derivatisierung, durch die Finanzialisierung von letztendlich Waren erster Ordnung. Und das will ich jetzt in diesem Schaubild versuchen nochmal zu veranschaulichen. Wir haben oben die Gegenwart sozusagen, die Waren erster Ordnung. Und wir haben unten die Zukunft, die Waren zweiter Ordnung. Ganz schematisch. Waren erster Ordnung werden produziert, sie werden verkauft, Geld entsteht, Geld wird, ist notwendig, damit Arbeitskräfte Waren erster Ordnung kaufen, um ihre Arbeitskraft zu reproduzieren. Die produzieren dann wieder was und so weiter. So ist der Kreislauf wieder geschlossen. Es werden dafür Ressourcen benutzt, die wiederum für die Commons eine große Rolle spielen. Und jetzt ist es aber so, dass die Waren zweiter Ordnung sich auf die Waren erster Ordnung beziehen. Sie sind sozusagen von diesen abgeleitet und verdoppeln damit quasi das Wertvolumen, wenn man das so will, was in dem Bereich der Gegenwart erzeugt wird, beziehen sich jetzt aber nicht mehr auf diese Gegenwart, sondern sind Zahlungsversprechen auf die Zukunft. Von diesen werden weitere Waren zweiter Ordnung abgeleitet und so weiter. Das ist dieser berühmte Casino-Effekt, den man unten sieht, dieses Spiel. Und jetzt war die Bemerkung, solange das in der Sphäre der Zukunft oder des Spielcasinos stattfindet, ist das ja alles kein Problem. Das ist richtig, weil es gibt dann immer Verlierer und Gewinner in diesem Spiel. Das Problem tritt jetzt aber auf, wenn diese Zukunft angezapft wird. Denn diese Waren zweiter Ordnung, zukünftige Zahlungsversprechen, werden jetzt zum Teil umgewandelt in reales, flüssiges Kapital, Geld, was wiederum genommen wird, um Produktion in der realen Ökonomie, also in der Gegenwart, zu finanzieren. Da sich die Waren zweiter Ordnung letztlich auf Waren erster Ordnung und damit auf Ressourcen beziehen müssen, bedeutet das, dass heute produziert wird, aber Ressourcen von morgen dafür in Beschlag genommen werden. Sowas wie Landgrabbing in Afrika oder in anderen Regionen der Welt, Aufkaufen von Ressourcen, Erwerben von Wald, großen Waldgebieten und so weiter. Das ist sozusagen die Folge der Derivatisierung in dem Spielcasino-Bereich mit dem Bezug auf die zukünftige Einlösung, nämlich irgendwann einmal werden diese Ressourcen dann in Wert gesetzt und meine Spekulation, dass das stattfindet, geht dann irgendwann auf und ich habe einen Gewinn davon. Dieses Auseinandertreten von Gegenwart und Zukunft, warum kommt es dazu überhaupt? Warum wird nicht das Kapital, das Geld in der Gegenwart sozusagen genutzt und investiert? Ja, dem Kapital gehen letztlich die Verwertungsmöglichkeiten aus. Wir hatten das schon genannt in der Runde. Es ist ja nicht so, dass nicht genug Geld da wäre, sondern die Frage für das Kapital als investives Geld, wenn man so will, ist ja nicht, habe ich genug davon, sondern die Frage ist, kann ich das profitabel anlegen, also kann ich es verwerten? Und wenn in der realen Ökonomie die Verzinsung, die Rendite zu gering ist, aber in der Zukunftsökonomie der Finanzialisierung, der Derivate sozusagen, ein höherer Ertrag versprochen wird, dann ist sozusagen systemimmanent, maschinenimmanent ganz klar, dass dann gemäß der kommunizierenden Röhren, wenn man so will, das Kapital natürlich dann genau dorthin fließt, wo höhere Renditen versprochen werden. Jetzt gibt es aber ein Grundproblem, was aus meiner Sicht eine wesentliche Ursache für die Verschiebung in die Zukunft, sprich den Finanzsektor, ist. Nämlich, wir haben es schon lange, aber jetzt wird es zum Problem, mit einem unglaublichen Anstieg der Arbeitsproduktivität zu tun. Das heißt, in den Waren, die produziert werden in der Gegenwart, steckt immer weniger Arbeit drin. Wichtig ist jetzt Folgendes. Arbeit darf man jetzt nicht verstehen als die konkrete Arbeitsstunde, die da reingesteckt wird. Sondern Arbeit ist immer die globale Vergleichsarbeit. Also wenn jetzt in meinetwegen der Bundesrepublik Deutschland eine Stunde in einem Produkt drinsteckt, dann sind das 10 Stunden in China, sage ich jetzt mal, weil die Produktivität dort niedriger ist. Diese 10 Stunden sind aber wegen des globalen Vergleichs, Weltmarkt sozusagen, Globalisierung, auch nur eine Stunde wert. Wenn man jetzt also anfangen würde, die Köpfe zu zählen, und das findet auch in der Bundesrepublik statt, eine völlig irrige, abwegige Diskussion, ja, es sind ja so und so viele Arbeitsplätze geschaffen worden, dann sagt das noch gar nichts aus. Wenn dann die Klügeren argumentieren, es sind ja so und so viele Arbeitsstunden geschaffen worden, dann sagt das auch noch nicht unbedingt was aus, sondern man muss immer gucken, wo sind sie geschaffen worden, auf welchem Produktivitätsniveau. Also, global gesehen, durch die Arbeitsproduktivität steckt immer weniger Arbeit drin, was heißt, es müssen immer mehr Waren produziert werden, um ein gleiches Wertvolumen darzustellen, oder es müssen immer mehr Features in die Waren eingebaut werden. Also das Handy von vor 5 Jahren ist ein ganz anderes als das von heute und so weiter und so fort, kennt ihr auch. Das heißt, es gibt natürlich eine Möglichkeit, diesen Verlust an Arbeitsvolumen in den Produkten zu kompensieren durch höhere Qualität. Aber dieses Kompensieren, was historisch immer stattfand und dafür gesorgt hat, dass der Rückgang von Arbeitsvolumen durch höhere Produktivität aufgefangen und überkompensiert werden konnte, der ist heute an Grenzen gestoßen. Warum? Schlicht und ergreifend, weil wir von dieser Kugel Erde nur eine haben. Aber diese Erde, ihr kennt die Zahlen, ökologischer Fußabdruck, ist schon 1,5 Mal im Verbrauch begriffen. Das ist genau der ressourcenseitige Ausdruck des Zugriffs auf die Zukunft. Also, selbst wenn wir die Waren mit dem gleichen Volumen zu produzieren zu trachten, also mehr Waren herstellen oder höhere Qualität da reinpacken, Features da reinpacken, dann steigt der Ressourcenverbrauch, auch ohne Wachstum. Wenn man dann noch sagt, wir wollen aber jetzt 2% Wachstum haben, um zum Beispiel den Verlust an Arbeitsplätzen auszugleichen, steigt er noch obendrein. Und wenn wir dann noch sagen, wir wollen auch noch was zum Umverteilen haben, dann steigt er noch mehr. Das ist eine immanente Beschleunigungslogik, die nicht aufgehen kann. Die wahre zweite Ordnung ist jetzt ein Weg, Wachstum trotz Schrumpfung zu erreichen. Wachstum trotz Schrumpfung, weil natürlich auch das Kapital, was nach Anlage sucht, vor dem gleichen Problem steht, dass in der realen Sphäre es nicht mehr zum Beispiel möglich ist, sowas zu machen wie die große Automobilisierung der Gesellschaft. Wahnsinnig viel Autos bauen, wahnsinnig viel Straßen bauen, das war ein ungeheurer Boom, der natürlich einen wahnsinnigen Schub geboten hat. Eine solche sozusagen Sphäre, die jetzt nochmal groß auszudehnen wäre, ist nicht in Sicht. Es wurde zwar immer geguckt, Biotechnologie, Gentechnologie, Computer und so weiter. Ist alles nicht. Unterm Strich ist der Kompensationseffekt nicht da. Aber was man jetzt machen kann, ist tatsächlich, über diesen Weg die Zukunft anzuzapfen, indem ich heute Gewinne realisiere, nämlich monetär in der Finanzsphäre, die tatsächlich morgen erst real produziert werden müssen. Das aber bedeutet, das ist eine ungeheure Akkumulation von Krisenpotenzial, weil wir, wenn man nur ein bisschen hinguckt, sehen können, das kann nicht aufgehen. Ich hatte nur das Beispiel der Ressourcen genannt. Es gibt aber auch eine Reihe von immanenten Gründen, warum natürlich dieses heute Verwerten, was morgen tatsächlich erst realisiert wird, nicht funktionieren kann. Das liegt an dem Problem der unterschiedlichen Reichtumsformen, mit der wir es in unserer Gesellschaft zu tun haben. Es gibt die monetäre Reichtumsform, also das, was tatsächlich als Geld sich ausdrückt, und es gibt die sinnlich-stoffliche Reichtumsform oder auch die Reichtum des Sozialen, die Reichtum des wirklichen Lebens, hatten wir auch schon als Stichworte. Und meine These ist jetzt, die monetäre Reichtumsform ist strukturell autodestruktiv. Und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen dieses Problem skizzieren. So, Fazit der Kritik, zugespitzt. Der alte Kapitalismus verfeuert die fossile Vergangenheit für seinen Aufstieg. Und die Kommodifizierung war das Mittel. Also Kommodifizierung heißt in Ware setzen von dem, was vorher nicht in Ware gesetzt war. Und der neue Kapitalismus heute sozusagen verfeuert die biomassebasierte Zukunft für seinen Abstieg. Das ist jetzt meine These. Der Kapitalismus befindet sich in einer Abstiegsperiode, weil er eben diese Expansion nicht mehr machen kann. Und die Finanzialisierung, also der Zukunftszugriff, ist das Mittel. Das Problem ist, dass es eigentlich für die Commons wurscht und auch für die Ressourcen wurscht, weil es ging immer darum, Kapitalismus, Expansion ging immer einher mit Einhegung von Commons. Aber jetzt zur Alternative, warum halte ich die Commons, oder nicht nur ich, für eine Alternative jenseits von Markt und Staat? Ihr kennt ja diesen schönen Untertitel, jenseits von Markt und Staat. Da steckt eine andere Logik drin. Warum? Commons repräsentieren eine andere Reichtumsform als die dominante in unserer Gesellschaft, nämlich es handelt sich um sinnlich-stofflichen Reichtum, um sozialen Reichtum, um das Commoning. Commoning ist also die Commons-Praxis. Deswegen darf man auch nicht den Fehler begehen, zu sagen, Commons sind gleich die Ressourcen. Also wenn ich von Commons spreche oder allgemein die Commons-Bewegung davon spricht, dann meint sie immer die Ressourcen und das Commoning zusammen. Beides zusammen sind Commons. Deswegen gibt es diese berühmte Diskussion um die Tragödie der Commons, Tragik der Commons, die von Elinor Ostrom, die ja den Nobelpreis bekommen hat, wie ihr wisst, empirisch widerlegt wurde. Die geht davon aus, die Commons würden einer Vernutzung, einer Zerstörung unterliegen, wenn es keine private oder staatliche Regulation gibt. Es handelt sich aber nicht um Commons, sondern es handelt sich um Niemandsland, was genau diesem Problem unterliegt. Weil Commons haben ja ihre eigene Regulation schon organisiert. Da ist immer das Commoning dabei. Commons sind also diese Güter, diese Ressourcen, die Menschen haben, die sich um sie kümmern, die sie herstellen, die sie pflegen, die sie erhalten. Und deswegen, weil es konkret mit den Gütern zu tun hat, geht es immer um sinnlich-stofflichen Reichtum, primär. Der Antrieb wegen des konkreten Bezugs sind immer auch die Bedürfnisse der Menschen vor Ort, die mit den Commons zu tun haben. Und zwar in zweifacher Weise, sozusagen produktiv und konsumtiv. Auf der produktiven Seite geht es um das, was ich gerne Selbstentfaltung nenne, also um die Entfaltung meiner Individualität. Die Bedürfnisse sind für sich genommen eine unglaublich mächtige Anreiz- und Antriebsstruktur. Ich brauche als Commoner keinen anderen externen Reiz, um aktiv zu werden. Das ist ja auch ein unglaubliches Vorurteil. Es heißt immer so, wenn man die Leute nicht bezahlt, dann legen sie sich hin und tun nichts mehr. Ist überhaupt nicht der Fall, ist empirisch widerlegt worden, auch von Elinor Ostrom und vielen Untersuchungen. Das ist schlicht nicht der Fall. Sonst könnte man viele Commons, erfolgreiche Commons, gar nicht erklären. Und es gibt natürlich auch die Nutzungsseite, die konsumtive Seite, das ist die sinnlich-vitale Erfüllung. Und sinnlich-vital ist deswegen wichtig, weil ja genau der monetäre Ertrag ist ja etwas ganz Unsinnliches. Das ist irgendwie eine Nummer, mit der habe ich zwar Zugriff auf Leistungen von Gesellschaft, aber was ich mit diesem Zugriff dann auslöse, ist ja überhaupt nicht abgebildet in der monetären Kenngröße sozusagen. Wenn ich aber konkrete Bedürfnisse befriedige, dann geht es um sinnlich-vitale Bedürfnisbefriedigung. So, und jetzt ist natürlich die Frage, Wie werden jetzt Konflikte zwischen unterschiedlichen Bedürfnissen verhandelt? Wie macht es der Kapitalismus? Ganz einfach, wenn der Staat nicht eingreift, wird gnadenlos externalisiert. Folgenexternalisierung ist nicht nur ein kleiner Nachteil, sondern es ist ein Feature. Es ist sozusagen ein konstitutiver Bestandteil. Warum? Weil es eben nur um diese monetären, eindimensionalen Größen, ich investiere und am Schluss muss mehr rauskommen, weil es nur darum geht. Die Folgenexternalisierung kann in der Marktwirtschaft immer nur dadurch eingefangen werden, dass staatliche Regulation dann eingreift und sagt, hier, da darfst du nicht drüber gehen über die Grenze, die muss die Bestimmungen einhalten, etc. Das heißt, es ist ein Ex-Post-Versuch, im Nachhinein Folgen wiederum einzufangen. Bei den Commons werden die Konflikte von unterschiedlichen Bedürfnissen jetzt ex-ante, also im Vorhinein verhandelt und vermittelt. Denn natürlich sind die Leute unterschiedlich. Und ich glaube, dass genau die Individualität, das heißt die Unterschiedlichkeit, ist eine Kraft der Commons. Deswegen bin ich skeptisch bei Vorschlägen, die sagen, wir müssen jetzt gucken, ob es nicht eine neue Form der Massenorganisation von gleichartigen Interessen geht, um wiederum Regulation in den Kapitalismus hineinzubekommen. Da bin ich sehr skeptisch, weil ich glaube, das funktioniert mit der Mittelschicht schon gar nicht. Und ich glaube auch, dass diese Form der historischen Behauptung von Interessen eine gewesene Form ist, die nicht wiederkommen wird. Die Commons leben aber gerade davon, dass nicht die Gleichheit der Interessen machtvoll zur Geltung gebracht werden, sondern die Unterschiedlichkeit ihrer Bedürfnisse der beteiligten Personen. Die Unterschiedlichkeit werden jetzt in einer Weise miteinander verhandelt und vermittelt, dass dann per Konsens oder per Kompromiss entschieden wird, wir wollen das haben, aber wir wollen folgende Folgen nicht in Kauf nehmen. Jetzt können wir überlegen, wie kriegen wir beides in Übereinstimmung gebracht. Commons haben einen Moment von struktureller Gemeinschaftlichkeit. Die Strukturen sind so organisiert, dass sich die teilnehmenden Personen inklusiv aufeinander beziehen. Auch das ist ein wichtiger Unterschied zur Marktwirtschaft. In der Marktwirtschaft ist es so, dass es eine strukturelle Exklusionsbeziehung zu den anderen gibt, solange ich nicht dazu gezwungen werde, zum Beispiel per Gesetz. Das, was ich tue, schließt immer jemand anderes aus. Und wir hatten das auch schon in dieser Tagung, dass dieses Ausschließen von anderen, zu Lasten von anderen etwas zu tun, ist meistens unsichtbar. Wir nehmen es nicht wahr. Und je unsichtbarer, wenn man das steigern kann, es ist und desto leichter fällt uns diese Handlung. Beispiel, ich gehe einkaufen, ich gebe 20 Euro aus. Ich weiß nicht, was meine 20 Euro am anderen Ende der Welt auslösen, wo genau dieses Produkt, was ich kaufe, produziert wird. Ist das Kinderarbeit? Ist das Koltanabbau im Bergwerk unter völlig unmenschlichen Bedingungen etc.? Bei diesen Stichworten will ich es jetzt belassen. Mehr natürlich im Commons-Buch und bei keimform.de, wo ich mit anderen zusammen genau solche Prozesse beobachten. Wie sieht sowas aus? Nur noch ein Picture und dann bin ich gleich fertig. Das sind Ergebnisse von Commons-Projekten. Auto, ja, ein Auto, was 1,5 Liter verbraucht und modular hergestellt ist, was 70 Jahre halten soll und so weiter. Man kann natürlich die Diskussion führen und die ist auch notwendig. Wie wollen wir Mobilität organisieren? Ich denke, dass man die auf der Basis von Commons führen kann. Allerdings dürfen wir jetzt nicht, und ich möchte auch nicht die Illusion verbreiten, dass wir quasi kurz vor dem Übertritt in eine Commons-basierte Gesellschaft sind. Das wäre ja völlig groß und ganz. Nein, sind wir leider nicht, sondern Commons, so sage ich, nenne ich das immer, Commons befinden sich im Keimform-Stadium, deswegen keimform.de. Also es gibt Anfänge und links unten dieses Bild mit diesem Traktor ist auch sehr schön von Open Source Ecology, ein Projekt in Missouri in den USA. Die bauen die 50 wichtigsten Produktionsmittel, die eine Gemeinde braucht, um ihre eigenen Lebensgrundlagen zu produzieren. Und zwar auf Hightech-Basis. Wichtig ist jetzt, sich diese Produkte, jetzt spricht der Ingenieur, sich die Produkte genau mal anzugucken. Die sind völlig anders als den Trecker, den man im Shop kaufen kann. Die sind modular, die sind reparierbar. Man kann reingucken, man kann lernen, man kann sie rekombinieren, also das Antriebsaggregat des Treckers nehmen, um zum Beispiel, ist da auch mit drauf, es einzubauen in die Maschine, die die Ziegelsteine produziert für den Hausbau und so weiter und so fort. Ja, ich bin jetzt schon durch und möchte mich sehr bedanken und auf diese beiden Bücher hinweisen, die ich, beziehungsweise den Artikel und das untere Buch, die ich für diesen Vortrag benutzt habe. Und vielleicht haben wir jetzt noch ein bisschen eine Diskussion, solange ihr mögt, vor dem Essen. Dankeschön.